IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC India Meets Classic präsentiert ihn heute aus der Serie Frauen in der indischen Klassik Teil 2 mit dem Schwerpunkt Blas- und Saiteninstrumente. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie dazu Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. In Teil 1 unserer Serie Frauen in der indisch-klassischen Musik haben wir die Gesangsköniginnen Indiens kennengelernt, wie die Sängerin Rasolan Bai. Sie stammt aus Varanasi und wurde im Jahre 1902 geboren. Im Jahre 2009 rückte ihr Leben mit dem Dokumentarfilm Rasolan Bai – The Other Song wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit und damit auch das der Tawaifs, der Kurtisaninnen. Sie übten bis in die 60er Jahre die Künste an den Höfen der Maharajas aus. Schon im 16. Jahrhundert wurden am Hofe der Moguls Mädchen in den darstellenden Künsten ausgebildet. Im Kathak, dem nordindischen Tanz, der indischen Klassik oder in Literatur- und Poesieformen wie den Gussels und Tumris. Im Süden Indiens war die Ausübung der Künste den Mitgliedern der Brahmanen vorbehalten, einer Priesterkaste. Die Frauen hatten es schwer, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Eine der ersten selbstständigen Künstlerinnen in Südindien war Bangalore Nagaratnamal. Sie lebte von 1878 bis 1952. Für ihre Veröffentlichung von erotischer Literatur der Kurtisane Muthu Palani stand Nagaratnamal 1911 vor dem indischen Gerichtshof. Bis in unsere jüngste Zeit haben großartige Sängerinnen wie Dr. Gangubai Hangal die geschlechterspezifischen Barrieren durchbrochen und Frauen den Zugang für eine Erwerbstätigkeit in der indischen Musik geebnet. Hangal starb im Juli 2009 im Alter von 97 Jahren. Doch noch immer ist das Frauenbild verklärt. So wurden herausragende Sängerinnen wie Dike Patamal und M.L. Vasanthakumari als Avatare gesehen, als das Dreigestirn der Göttinnen Durga, Lakshmi und Saraswati. Diese Ära des Göttlichen verhalf zumindest, die männliche Dominanz in der südindischen Klassik zu durchbrechen. Den vollständigen ersten Teil von Frauen in der indischen Klassik können Sie in unserem Medienarchiv nachhören unter www.imcradio.net/onlinearchiv. Im heutigen Teil 2 stellen wir Ihnen Musikerinnen auf Blas- und Saiteninstrumenten vor. Dazu gehören die Chennai, das Saxophon, die Bansuri, die indische Flöte und indische Lauten wie die Sarod, Surbahar oder Vichitravina. Samantha Charan Rani Baklival war die erste Musikerin auf der Sarod. Die Sarod gehört zur Gruppe der indischen Lauten, wie die Sitar. Es sind Instrumente der nordindischen Klassik, der Hindustani-Musik. Charan Rani Baklival wurde am 9. April 1929 in Delhi geboren. Charan wurde von keinem Geringeren als der Sarod-Legende Ali Akbar Khan ausgebildet. Zur Sarod griff Charan erstmals im Alter von 10 Jahren. Da hatte sie bereits 3 Jahre Unterricht im indischen Tanz, im Kathak und Manipuri. Ihr Bruder, ein leidenschaftlicher Sammler von Musikinstrumenten, brachte 1938 ein ziemlich heruntergekommenes Instrument mit nach Hause. Die Saiten dieser Sarod schlug die junge Charan mit einer Kupfermünze an und nicht wie üblich mit einem Plektrum aus polierter Kokosnussschale, Elfenbein oder Rosenholz. Das Ergebnis schien auch die Sarod-Legende Ali Akbar Khan zu beeindrucken. Er bot Charan an, sie zu unterrichten. Ungewöhnlich war Ali Akbar Khan selbst gerade einmal 16 Jahre jung. Ali Akbar Khan erhielt von seinem Vater Aluddin Khan Unterricht, zusammen mit der Sita-Legende Ravi Shankar. Häufige Konzerttermine, für die Ali Akbar Khan unterwegs war, ermöglichten mit Charan Rani keinen regelmäßigen Unterricht. So schlug Ali Akbar Khan vor, dass sie von seinem Vater Aluddin Khan unterrichtet würde. Der jedoch war verärgert darüber, dass Charan das Sarod-Spiel erlernen wollte. Erst später erkannte Charan, dass die weit verbreitete Meinung, die Sarod sei kein Instrument für Frauen, nicht unbegründet war. Die extreme Spannung der 21 Saiten und das buntlose Griffbrett der Sarod erfordern eine erhebliche Kraftanstrengung. Während ihrer Schwangerschaft hatte Charan Probleme mit dem Sarod-Spiel und dem Druck, den man mit dem Abgreifen der Saiten über den Korpus auf die Magengegend ausübt. Doch Charans Leidenschaft für die Sarod überzeugten auch den kritischen Aladdin Khan, sie zu unterrichten. Die Verdienste von Charan Rani als erste weibliche Sarod-Spielerin sind vielfältig. Sie produzierte im Ausland als erste Sarod-Spielerin Schallplattenaufnahmen. Auch Neukompositionen von Ragas wie Hara Gauri oder Radhika Priya sind dokumentiert und bleiben der Nachwelt erhalten. Nicht nur Charans Professionalität und Ausdrucksvielfalt überzeugten. Mit ihren Studien und musikalischen Forschungen verfasste sie das Buch The Divine Sarod, an Ancient Indian Instrument. Die Erstveröffentlichung war 1992. Mit Ehrendoktorwürden in Indien, gleichermaßen wie in den USA, wurde Charan bedacht, neben unzähligen nationalen Auszeichnungen. Einen Tag vor ihrem 80. Geburtstag verstarb diese Ausnahmekünstlerin am 8. April 2008. 3 Tage später wurde die überarbeitete Ausgabe ihres Buches The Divine Sarod vom früheren indischen Premierminister Sri Gujral der Öffentlichkeit vorgestellt. Auf ihren Konzertreisen stöberte Charan in ganz Indien nach seltenen Instrumenten. Das Interesse für ihre Geschichte und die Leidenschaft für das Sammeln hatte Charan wohl von ihrem Bruder übernommen. Die Sammlung umfasste schließlich mehr als 450 Instrumente. Einige stammen sogar aus dem 15. Jahrhundert. Diesen Bestand vermachte Charan dem Nationalmuseum in Delhi. Sie wurde im Jahr 1980 als Charan Rani Buklival Gallery of Musical Instruments der Öffentlichkeit zugänglich. Es ist die weltweit größte Sammlung indischer Instrumente. Hören wir nun Charan Rani Buklival mit dem Spätmorgenraga Jaunpuri. Dieser Raga trägt den Namen seines Entstehungsortes. Der Distrikt Jaunpur liegt im Nordosten des Bundesstaates Uttar Pradesh. Jaunpur geht auf das gleichnamige Sultanat aus dem 15. Jahrhundert zurück. Raga Jaunpur gehört dem Asavari Tat an. Asavari ist einer der 10 Hauptragas der nordindischen Klassik. Raga Jaunpur hat die gleichen Notenskalen wie der Nachtraga Darbari Kannada und Adana. Als Morgenraga vermittelt Jaunpur eine einfache Ornamentik und im emotionalen Ausdruck eine sanfte Stimmung im Vergleich zu dem ernsten Nachtraga Darbari Kannada. Thank you. Thank you. Thank you.